28. Was verstehen wir unter Sozialismus? Das Wort Sozialismus ist abgeleitet von Sozius, der Genosse, der Gesell. Sozialismus wäre dann die Vorstellung, die man sich über die Ordnung des Zusammenlebens von Menschen macht, die sich gesellt, das heißt zu einer Gesellschaft oder Gemeinschaft zusammengeschlossen haben. Je nachdem, welcher Gemeinschaft man den höchsten Wert zuerkennt, können mit dem Begriff Sozialismus ganz verschiedene Vorstellungen verbunden sein. Da für das deutsche Volk das Volk der oberste Wert ist und nicht wie für den Marxismus die internationale Klasse des Proletariats, ist Sozialismus für uns eine bestimmte Form der Volksordnung, die wir am besten vielleicht mit Volksgenossenschaft übersetzen könnten. Eine Ordnung also, bei der es für die Rechtstellung des Einzelnen in den wirklich entscheidenden Fragen nicht darauf ankommt, ob er Bauer oder Arbeiter, Beamter oder Angestellter, Handwerker oder Gelehrter ist, sondern in erster Linie darauf, ob er Volksgenosse ist oder nicht. Jede Ordnung setzt aber einen Bewertungsmaßstab voraus, nach dem die verschiedenen Rangstufen innerhalb der Ordnung festgesetzt werden. Dieser Maßstab kann im deutschen Sozialstaat nur die Leistung des Einzelnen für sein Volk sein. Der Führer sagt: Uns schwebt ein Staat vor, bei dem in Zukunft jede Stelle vom fähigsten Sohn unseres Volkes besetzt sein soll, ganz gleichgültig, woher er kommt. Ein Staat, bei dem die Geburt gar nichts und Leistung und Können alles ist. Sozialismus hat also nichts zu tun mit öder Gleichmacherei. Diese Form der Volksordnung, deren vollkommener Aufbau nur durch den uns aufgezwungenen Krieg unterbrochen wurde, hat auch dem deutschen Arbeiter ebenso wie dem deutschen Bauern seine Ehre wiedergegeben und ihn als vollwertiges Glied in die deutsche Volksgemeinschaft eingeordnet. Im deutschen Sozialstaat ist jeder Schaffende, egal ob Arbeiter der Stirn oder Arbeiter der Faust, gleichgeachtet. Bei der Lösung dieser Aufgabe hat die bürgerlich-kapitalistische Welt versagt. Sie glaubte, mit einer sogenannten Sozialreform auszukommen, die im Wesentlichen auf dem Wege des Almosengebens die schlimmsten Auswüchse kapitalistischer Wirtschaftsordnung zu heilen suchte. Auch die Lehren des Mitleids und der Barmherzigkeit konnten die sozialen Schäden nicht beheben, die durch die jüdisch-materialistische Lebens- und Wirtschaftsauffassung entstanden waren. Die Ideen von der Nächstenliebe und Barmherzigkeit setzt der Nationalsozialismus die Pflicht entgegen, mit jedem Opfer für die Gemeinschaft einzutreten. Eine wirkliche Lösung war nur möglich durch eine echte revolutionäre Umgestaltung der Volksordnung selbst. Denn der Arbeiter braucht nicht Mitleid, sondern Recht und Gerechtigkeit. Beides hat er im nationalsozialistischen Staat gefunden. Und dieser ungeheure Erfolg hat besonders die plutokratischen Länder so zum Aufhorchen gebracht, dass sie den Zusammenbruch ihrer Organisation zur Ausbeutung der Welt befürchten mussten, wenn dieses Beispiel auch bei ihnen selbst Schule machen würde. Daher ihr Hass gegen das nationalsozialistische Deutschland, der uns nur ein Beweis mehr ist, wie sehr wir auf dem richtigen Wege sind. Dieser vom Judentum besonders geschürte Hass war es denn auch, der zur Entfesselung des gegenwärtigen Krieges führte. Darum geht dieser Krieg, um den deutschen Sozialismus und um die Freiheit, die eigene Volksordnung unserem Wesen gemäß zu gestalten. Es sei aber hier herausgestellt, Sozialismus bedeutet für uns nicht nur Lösung der Arbeiterfrage, sondern eine Zusammenordnung aller deutschen Volksgenossen zu einer echten Lebensgemeinschaft, bedeutet Erhaltung und Weiterentwicklung des Volkstums aufgrund der arteigenen Entwicklungsgesetze. 29. Was hat der Nationalsozialismus dem deutschen Volk gebracht? Der Nationalsozialismus hat Deutschland die Wiedergeburt nach dem Niedergang im Jahre 1918 gebracht. Er hat das deutsche Leben unserem Blute gemäß neu geordnet. Adolf Hitler führte Deutschland aus der Schmach von Versailles heraus und schuf das Reich. In ihm vereinigte er alle Volksstämme deutschen Blutes. Die deutsche Volksgemeinschaft wird geschaffen. Oberster Grundsatz ist: Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Die äußere Voraussetzung für die Volksgemeinschaft wird geschaffen durch Auflösung aller Interessenverbände, Verbot und Selbstauflösung der Parteien und politischen Verbände, Gleichschaltung der Vereine. Der Führer sagt: Pflichterfüllung, das heißt nicht sich selbst genügen, sondern der Allgemeinheit dienen. Die grundsätzliche Gesinnung, aus der ein solches Handeln erwächst, nennen wir, zum Unterschied von Egoismus, von Eigennutz, Idealismus. Wir verstehen darunter nur die Aufopferungsfähigkeit des Einzelnen für die Gesamtheit, für seine Mitmenschen. Die Rassenkunde wird zur Grundlage gemacht für den Aufbau von Volk und Staat aus der Erkenntnis, dass alle Werte und alle kulturellen und geschichtlichen Leistungen an rassische Voraussetzungen an das Erbgut gebunden sind. Der Lehre von der Gleichheit aller Menschen wurde die Rassenlehre entgegengesetzt. Die Rassenfrage wurde zu einer Lebensfrage für das deutsche Volk. Daher die Hauptforderung des Nationalsozialismus, das rassische Erbgut des deutschen Volkes nicht nur zu erhalten, sondern aufzuwerten. Der Führer sagt: Unser nationalsozialistisches Programm setzt anstelle des liberalistischen Begriffes des Individuums und des marxistischen Begriffes der Menschheit das blutbedingte und mit dem Boden verbundene Volk. Ein sehr einfacher und lapidarer Satz, allein von gewaltigen Auswirkungen. Zum ersten Mal vielleicht, seit es eine Menschheitsgeschichte gibt, ist in diesem Lande die Erkenntnis dahin gelenkt worden, dass von allen Aufgaben, die uns gestellt sind, die ehrbarste und damit für den Menschen heiligste die Erhaltung der von Gott gegebenen blutsgebundenen Art ist. Das Bauerntum wird als Lebensquelle des deutschen Volkes besonders gefördert. Das Reicherbhofgesetz bindet den Bauern wieder an seine Scholle. Die Bindung von Blut und Boden sichert das Leben des deutschen Volkes. Sicherung des Bodenertrages durch Markt- und Preisordnung, Sicherung der Volksernährung, Erzeugungsschacht. Der Führer sagt, das Dritte Reich wird ein Bauernreich sein oder es wird vergehen wie die Reiche der Hohenstaufen und Hohenzollern. Der Arbeiter, aus der liberalistisch-marxistischen Auffassung vom Fluch der Arbeit, wird das deutsche Arbeitsethos der Adel der Arbeit. Die Ehre des Arbeiters wird wiederhergestellt, der Handarbeiter genießt das gleiche Ansehen wie der Kopfarbeiter. Der 1. Mai wird als Tag der nationalen Arbeit zum Nationalfeiertag erklärt. 6,5 Millionen Schaffende erhalten Arbeit und Brot. Der Führer sagt, ich werde keinen größeren Stolz in meinem Leben besitzen, als den, am Ende meiner Tage sagen zu können, ich habe dem Deutschen Reich den Arbeiter erkämpft. Auf diese Weise entsteht der sittliche Anspruch eines jeden Volksgenossen auf Recht auf Arbeit. Neben der Verwirklichung des Rechts auf Arbeit hat die Sozialpolitik des nationalsozialistischen Staates Maßnahmen getroffen, die geeignet sind, die vollste Entfaltung der Persönlichkeit sicherzustellen. Leistung und Charakter ermöglichen jedem Deutschen den Aufstieg.